Berlin, Prenzlauer Berg, ein Bürogebäude, Hinterhaus, 5. Stock. Bei netzpolitik.org drängen sich schon optisch die Unterschiede zu klassischen Redaktionsräumen auf. Fuck NSA steht auf einem Sticker an der Wand. Auch ein Plakat der Snowden-Dokumentation Citizen 4 haben sie hier aufgehängt. Im Hintergrund läuft Elektromusik. André, fühl dich wie zu Hause. Auch der Journalist André Meister passt auf den ersten Blick nicht zu seinen Kollegen von den klassischen Medien. An diesem heißen Tag in Berlin läuft er barfuß rum, Piercing in der Lippe, T-Shirt, kurze Hose und auf dem Kopf der rote Hut, mit dem er die Tage zuvor auf vielen Titelseiten von Zeitungen zu sehen war. Meister sitzt vor zwei großen PC-Bildschirmen. Als ich dahinter stehe, schaltet er sie blitzschnell aus. Es wird deutlich, der Mann operiert mit sensiblen Informationen. Sind Sie ein Störenfried, Herr Meister? Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, der Verfassungsschutzchef und teilweise auch der Generalbundesanwalt sehen mich durchaus als Störenfried. Mir war klar beim Veröffentlichen meiner Berichte, dass der Verfassungsschutz wahrscheinlich nicht gerade Freudentänze aufführt. Das ist aber gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Journalisten ist, die Öffentlichkeit zu informieren über Sachen, die öffentlich relevant sind. Das haben wir getan und das werden wir auch weiterhin tun. Und für die Öffentlichkeit sind wir, glaube ich, kein Störenfried bei all dem Zuspruch, den wir in den letzten Tagen erfahren haben. Mit Zuspruch meint Meister auch eine Demonstration in Berlin. Vor rund einer Woche gingen dort knapp 1500 Menschen auf die Straße. Sie demonstrierten für netzpolitik.org, für die Pressefreiheit und gegen den Generalbundesanwalt. Der Journalist André Meister stand auf einer Bühne und zeigte, was er außerdem ist: ein Aktivist. Vor ein paar Jahren hieß es, wir sind alle anonymous. Heute heißt es, wir sind alle unbekannt. Was für uns auf alle Fälle nicht geht, ist anlasslose Massenüberwachung von tausenden Personen oder gar ganzer Bevölkerungen, wie es die NSA macht, die eben wirklich versucht, den Heuhaufen so groß zu machen, einmal die Komplettüberwachung der digitalen Welt zu veranstalten. Ein Aktivist und gleichzeitig ein Journalist? Geht das? Ja, sagt André Meister, man glaube bei netzpolitik.org nicht an die vermeintliche Objektivität. Man mache klar, wo man inhaltlich stehe, dann könnten das die Leser auch einordnen. Alle Journalisten seien politische Menschen. Den Menschen André Meister kennenzulernen, das ist gar nicht so einfach. Erzählen Sie mal was kurz über sich, wenn Sie mögen. Also wo geboren, wie aufgewachsen? Nee, das möchte ich nicht unbedingt. Ich bin ganz froh, keinen Wikipedia-Eintrag zu haben. Eigentlich geht es gar nicht um mich und ich wollte eigentlich nie irgendwie Objekt des Medieninteresses sein. Ein bisschen was erzählt er dann doch. Studium der Sozialwissenschaften in Berlin, Bachelorarbeit über die Vorratsdatenspeicherung, Masterarbeit über mögliche Internetzensur. Wie verändert Technik die Gesellschaft? Welche Regeln entwickelt die Gesellschaft, um mit der Digitalisierung umzugehen? Diese Fragen treiben Meister um. Mit dem Internet ist er groß geworden. Ich bin jetzt Anfang 30, Ossi, ich habe nach der Wende einen ersten Rechner bekommen, das war schon total faszinierend. Und so um 96 rum Internet bekommen und das war schon eine geniale neue Welt, dass man plötzlich mit jeder Person auf der Welt potenziell unmittelbar Kontakt haben kann, ungefiltert, dass jeder selbst sofort seine Stimme erheben kann. Ohne Internet sehe unser Leben, glaube ich, anders aus heute. André Meister ist zu Hause in diesem Internet. Viele Politiker, so sieht er das, sind dort nicht zu Hause. Ermittlungen wegen Landesverrates. Im Büro von netzpolitik.org haben sie den Brief des Generalbundesanwaltes an die Wand gehängt. Daneben hängt eine Urkunde. Unterschrieben hat sie der Bundespräsident. Netzpolitik.org sei ein ausgezeichneter Ort im Land der Ideen, attestierte der, schaffe Innovationen für die digitale Welt. Die Auszeichnung bekamen Meister und Beckedahl in der vergangenen Woche. Das sei schon ein bisschen skurril gewesen, sagt Meister. Verdacht auf Landesverrat und gleichzeitig diese Ehrung. Wenig später sagt er, wir müssen damit rechnen, dass wir von Geheimdiensten überwacht werden. Aber eigentlich will ich gar nicht auf Bühnen stehen oder auf Titelseiten abgedruckt werden. Ich will eigentlich nur meine Arbeit machen und berichten. Hatte der Journalist André Meister auf der Demonstration in Berlin noch gesagt. Dann jedoch hebte er seine Stimme und forderte mögliche Informanten auf, verschlüsselte E-Mails zu schicken. Auch eine Postadresse gebe es für anonyme braune Umschläge. Sie wollen mehr Dokumente, mehr Whistleblower, mehr Unbekannt. Der Aktivist André Meister fand die Aufregung der vergangenen Tage wohl gar nicht so schlecht.